Vor fast 100 Jahren trat die erste demokratische Verfassung für Deutschland in Kraft. Offiziell trug sie den schönen Titel Verfassung des Deutschen Reichs. Aber heute kennen sie alle als Weimarer Verfassung. Und ich erkläre euch jetzt alles, was ihr dazu wissen müsst. Am 31. Juli 1919 freut sich der deutsche Innenminister Eduard David ganz besonders. Denn an diesem Tag verabschiedet die Nationalversammlung die Weimarer Verfassung. Es gab ja schon während der Deutschen Revolution 1948-49 den Versuch, eine demokratische Verfassung für Deutschland zu erlassen. Aber damals scheiterten die Demokraten. Noch 70 Jahre und einen Weltkrieg später gibt es endlich eine Grundlage für einen demokratischen deutschen Nationalstaat. Einige Elemente dieser Verfassung sind wirklich wegweisend, weshalb der schon genannte Herr David meint, Deutschland sei nun die demokratischste Demokratie der Welt. Tatsächlich gibt es für die Bürger viele Möglichkeiten mitzubestimmen. Sie wählen die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, den Reichstag, so wie wir heute den Bundestag wählen. Die Bürger wählen auch den Chef der Exekutive, der Verwaltung. Das ist der Reichspräsident. Ganz ähnlich wie die Franzosen oder die US-Amerikaner ihre Präsidenten heute noch wählen. Und die Bürger, die können auch in Volksentscheiden direkt über Gesetze abstimmen, wie in der Schweiz. In der Weimarer Republik verstehen sich die Abgeordneten vor allem als Kontrolleure der Regierung. Heute ist es so, dass die Abgeordneten der Parteien, die die Regierung bilden, ganz eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Die Reichsregierung ist vom Vertrauen des Parlaments abhängig. Wenn das Parlament einem Minister oder dem Reichskanzler das Misstrauen ausspricht, dann müssten die zurücktreten. Im Vergleich mit dem Kaiserreich ist das ein Fortschritt. Denn da konnte allein der Kaiser den Kanzler auswechseln. Allerdings kann der Reichstag den Kanzler nicht wählen. Es liegt auch daran, dass man der Demokratie noch nicht hundertprozentig vertraut. Vor allem nicht den Parteien. Auch deswegen hat der Reichspräsident eine besonders starke Stellung. Er ist sozusagen der Ersatzkaiser. Und er hat wirklich viel zu sagen. Der Reichspräsident kann das Parlament auflösen und neu wählen lassen. Wenn ihm Gesetze, die der Reichstag erlässt, nicht passen, dann kann er darüber eine Volksabstimmung anordnen. Der Reichspräsident ernennt den Kanzler. Der Reichspräsident ist Oberbefehlshaber der Armee und er kann den Notstand ausrufen und Bürgerrechte außer Kraft setzen. Die Freiheit der Person, das Recht, sich zu versammeln und Vereine zu gründen, das Postgeheimnis, das Recht der freien Meinungsäußerung. Das sind richtig diktatorische Vollmachten, die der Reichspräsident da hat. Und er darf sogar die Armee im Inneren einsetzen. Wenn wir die Weimarer Verfassung mit dem Grundgesetz von heute vergleichen, dann gibt es zwei große Unterschiede. Erstens, im Grundgesetz sind unsere Bürgerrechte verbürgt. Keine Regierung darf gegen diese Rechte verstoßen. In der Weimarer Republik konnte man die Grundrechte durch Gesetze einschränken. Und zweitens, es gibt damals kein Bundesverfassungsgericht, also kein Gericht, das kontrolliert, ob die Handlungen der Regierung und des Präsidenten rechtmäßig sind. In der Verfassung der Weimarer Republik sind also verschiedene Elemente miteinander gemischt. Volksherrschaft, Königsherrschaft, Parlamentsherrschaft. Diese Elemente passen nicht zusammen. Und sie heben sich teilweise gegenseitig aus. Was steht sonst noch so in der Weimarer Verfassung? Naja, die einzelnen Länder, die bleiben bestehen. Deutschland ist also ein föderalistisches Land. Aber ihre Macht, die wird eingeschränkt. Außerdem ist der Sozialstaat in der Verfassung auch noch festgeschrieben. Und es steht in der Verfassung, dass für alle Kinder eine gemeinsame Grundschule eingeführt wird. War die Weimarer Verfassung eine gute Verfassung? Ja klar, es gab diesen Mix aus verschiedenen Elementen, aber in vielen Punkten war die Verfassung sogar ziemlich fortschrittlich. Aber es gibt damals in Deutschland zu viele Gegner der Demokratie und die versuchen natürlich, die Verfassung irgendwie auszuhebeln. Besonders schwierig wird es, als im Jahr 1925 Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt wird. Während des Krieges war er der oberste General und praktisch der Militärdiktator des Kaiserreichs. Vom Parlament und von der Demokratie hält er nicht viel. Und so ein Mann hat nun das wichtigste Amt im Staat inne. So, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der jungen Weimarer Republik weitergeht, dann abonniert uns doch einfach. Und zum Schluss beantworte ich euch auch noch eine Frage, die sicherlich viele von euch haben, nämlich, warum heißt diese Republik eigentlich Weimarer Republik? Ist ganz einfach. Es gab Unruhen natürlich während der Revolution 1918, mehr dazu findet ihr in diesem Video. Da war es in Berlin einfach zu chaotisch und deshalb ist man erstmal nach Weimar gegangen. Deswegen Weimarer Republik. Später ging es dann in Berlin weiter. So, das war es jetzt aber endgültig. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut euch einfach hier ein bisschen um. Fragen beantworten wir euch wie immer in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.